Kundgabe 8868. Empfangen am 14.10.1964. Rangunterschiede der erschaffenen Wesen. Begriffe Engel und Erzengel ohne Berechtigung. Glaubet es mir, dass ich noch viele Irrtümer berichtigen muss, solltet ihr euch in der Wahrheit bewegen und auch für diese eintreten. Ihr habt eine ganz falsche Auffassung von meiner Schöpferkraft, die unbegrenzt ist und auch mit unbegrenzter Kraftfülle die erschaffenen Wesen bedacht hat, die also gleichfalls wie ich unentwegt Schöpfungen hinausstellen konnten in das Universum, die keinerlei Beschränkungen kannten. Und also könntet ihr auch keine Unterschiede machen in den Graden der Erschaffungsmacht jener Wesen, die mir treu verblieben sind, also nicht freiwillig sich in eine andere Sphäre begeben haben, als es die war, wo ich selbst inmitten meiner Heerscharen den Bereich meiner Schaffenskraft habe. Alle Wesen sind vollkommen erschaffen worden, und das bedeutet, dass kein Wesen einer Beschränkung unterliegt, dass aber jedem Wesen eine Aufgabe gestellt ist, die es gewissenhaft erfüllt. Es ist aber nicht eine Aufgabe wichtiger als die andere, und so auch besteht kein Rangunterschied. Die Liebe aller jener Wesen gipfelt in der Liebe zu mir, und wohl streben sie mich stets an, um nun auch stets mehr beglückt werden zu können durch die Erwiderung meiner Liebe, für die ihr Menschen keinen Maßstab anlegen könnet. Nur kann der Liebegrad jener Wesen verschieden sein, die die Tiefe überwunden haben, ohne die Gotteskindschaft auf Erden erreicht zu haben, die aber dennoch in einem Lichtgrad stehen und diesen ständig zu erhöhen suchen. Und es kennet deren Seligkeit keine Grenzen, dass sie der Tiefe entflohen sind und sie also auch einen Grad ihrer Entwicklung zurücklegen mussten. Sie sind sich auch der nunmehrigen Seligkeit bewusst, und ihr Leben in der Ewigkeit ist ein einziger Lob- und Dankgesang. Auch diese sind zum Erschaffen und Beleben des Alls zugelassen, doch immer entsprechend ihrer Lichtfülle, die sich ständig steigert. Also es kennt alles Vollkommene keine Begrenzung. Zufolge dessen kann es auch keine Wesen geben, die einen Vorrang besitzen. Und eure Vorstellung, diese Wesen einteilen zu wollen in mehr oder weniger Befähigte, ist irrig. Denn die Vollkommenheit schaltet solches aus. Es sind dies immer menschliche Begriffe, da ihr mehr oder weniger mangelhaft gestaltet seid und also diese Eigenschaften auch übertragen wollet auf jene Wesen, die über alles vollkommen gestaltet sind. Ob nun das kleinste oder das größte Wesen geschaffen ist, es braucht alles die gleiche Schöpferkraft, denn es ist das gleiche Wunderwerk in meiner Schöpfung. Und die höchste Vollkommenheit der Wesen besteht darin, dass eines dem anderen dienet, dass keines einen Vorrang einnehmen will vor dem anderen und dass folglich weder der Ausdruck Engel noch Erzengel berechtigt ist, sondern alle Wesen zu der großen Schar meiner geschaffenen Urgeister gehören, dass nur ihr Menschen euch rangmäßig diese Geisterwelt vorstellet, genau wie ihr euch auf Erden Abstufungen schaffet. Solange ihr noch einen niedrigen Reifegrad besitzet, ist auch der Liebegrad verschieden. Und ihr könnet nicht schaffen in Kraft und Macht. Und diesen Liebegrad müsstet ihr ständig zu erhöhen suchen, bis ihr wieder in dem Urzustand angelangt seid, aus dem euer Fall zur Tiefe stattgefunden hat. Doch es gehört dazu auch, dass ihr die Gotteskindschaft auf der Erde erreichet. Und es kann zu diesem Zweck ein Lichtwesen noch einmal zur Erde zurückkehren, zwecks einer Mission, wenn es auf der Erde versagt hat, aber dennoch im Jenseits ein Lichtgrad erreicht, der diese nochmalige Verkörperung zulässt, wie aber auch jeder nicht gefallene Geist diesen Gang durch die Tiefe gehen kann, um seinen freien Willen zu erproben, der aber niemals absinken kann, sondern der Schaffensdrang in jenem Urgeist immer mächtiger wird. Dann fordert er stets mehr meine Liebekraft an und strebt mich an und schaffet, also mit meiner Kraft, die ihn ganz erfüllt. Die Vollkommenheit aber ist unbegrenzt oder, was vollkommen ist, kennt keine Begrenzung. Es ist gleich mir mächtig und kann schaffen und erschaffen das Größte wie das Kleinste, denn immer dienet es und verhilft dem noch Unseligen zur Seligkeit. Erst wenn ihr wisset, was die Liebe ureigentlich ist, könnet ihr dies verstehen. Und darum werte ich alles nach dem Grade der Liebe. Doch dieses Bewerten höret auf, so wie das Wesen vollkommen ist. Denn vollkommen sein heißt, unbegrenzt selig zu sein. Dann gilt eines jeden Wesens Liebe nur mir, als dem höchsten vollkommenen Wesen, dass diese seine Liebessehnsucht immer erfüllt und sie dennoch ewig kein Ende nimmt. Amen.